Der Hundezirkus. Die Fellfreunde konnten es kaum noch erwarten. Der Zirkus sollte in die Stadt kommen und um sich bis dahin die Zeit zu vertreiben, übten sie im Park vor der Einsatzzentrale Kunststücke. Meine Damen und Herren, große und kleine Hunde, Rubble führt uns jetzt ein Kunststück auf dem Skateboard vor. Juhu! Eine Drehung mit doppelter Schraube. Tada! Und das ist Rocky auf dem Hochseil, Brett. Tada! Der kleine Mischling war von einer Seite zur anderen balanciert. Und jetzt sehen Sie Sky, unseren Flughund. Sie macht 3 Rückwärtssaltos hintereinander. Und das auch noch auf einem Gummiball. Tada! Moment! Und jetzt das große Finale, der umwerfende Marshall. Auch Marshall sprang jetzt auf den Ball, rollte auf ihm zu einem ausgehöhlten Baumstamm, sprang auf den Stamm, der Ball kullerte durch die Öffnung und als er auf der anderen Seite wieder herauskam, hüpfte Marshall wieder drauf. Seht ihr das? Ich hab's geschafft! Bis jetzt. Marshall war zwischen einem Stapel Eimer gelandet, die nun auf seinem Kopf steckten. Marshall, du gibst einen guten Clown ab. Ist eigentlich keine Absicht gewesen. Aber lustig war es trotzdem. Ryder hatte es sich unterdessen auf dem Balkon der Einsatzzentrale gemütlich gemacht, als er plötzlich unterbrochen wurde. Herr Zirkusdirektor, sind Sie jetzt da? Die Hunde sind schon ganz aufgeregt. Und ich auch. Oh, Ryder, ich habe ein großes Problem. Bis jetzt ist nur ein Zug angekommen. Und ich muss das große Zirkuszelt aufbauen. Die Fellfreunde und ich können Ihnen beim Aufbauen helfen. Danke, sehr nett von euch. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder, braucht uns. Wupp, wupp. Wartet auf mich. Ich komme. Aber Marshall steckte noch immer mit dem Kopf in den Eimern fest und sah deshalb nicht, wo er hinrannte. Er stolperte über den Gummiball und rollte mit ihm in Richtung Einsatzzentrale. Genau auf den gläsernen Fahrstuhl zu. Und natürlich riss er die anderen von den Pfoten. Der gläserne Fahrstuhl brachte Chase, Zuma, Sky, Rubble, Rocky und Marshall hinauf in die Einsatzzentrale. Und unterwegs schlüpften sie in ihre Anzüge. Was Ryder wohl dieses Mal für einen Auftrag für sie hatte? Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit! Danke, dass ihr euch beeilt habt, Fellfreunde. Es gibt ein Problem mit dem Zirkus. Kommt er etwa nicht? Doch, aber einer von den Zirkuszügen ist unterwegs kaputt gegangen und in dem sitzen die meisten Tiere. Der Zug wird repariert und in der Zwischenzeit müssen wir ganz schnell das Zelt aufbauen. Chase, wir brauchen dich und deine Seilwinde, damit wir das Zelt hochziehen können. Rocky, du baust in der Zeit mit deinem Gabelstapler die Tribüne auf. Und Sky, ich möchte, dass du die Zirkusfahne oben an der Spitze des Zeltes anbringst. Das ist ein Fall für Chase. Rocky rockt. Ich heb jetzt ab. Rubble, für dich habe ich auch eine Aufgabe. Du bohrst die Löcher für die Zeltstangen. Marshall, du kletterst auf die Leiter und baust das Trapez auf. Und Zuma, du kannst beim Ausrollen des Zeltbodens helfen. Rubble ist der Retter. Marshall macht's. Ich bin bereit. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fellfreunde waren begeistert, dass dieses Mal jeder von ihnen eine Aufgabe bekommen hatte. Und hintereinander sausten alle die große Rutsche hinunter, die bis nach unten reichte, wo die Fahrzeuge der Hunde standen. Im Nu waren alle startklar. Ryder wartete bereits vor der Zentrale auf seinen Quad und schon konnte die Fahrt losgehen. Gemeinsam fuhren sie zum Bahnhof der Abenteuerbucht, wo der Zirkuszug auf den Schienen stand. Umringt von vielen neugierigen Besuchern. Der Zirkusdirektor tat sein Bestes, um niemanden zu enttäuschen. Sehr geehrte Damen und Herren, Mädchen und Jungen, große und kleine Hunde, wir werden gleich mit dem Aufbau des Zeltes beginnen. 2 Elefanten kamen angetrottet. Sie hießen Elfi und Elli und waren Mutter und Tochter. Mama Elfi holte mit ihrem Rüssel aus einem der Waggons eine Zeltplane und legte sie ein Stück entfernt auf einer großen Wiese ab. Jetzt übernahm die Paw Patrol. Also, Fellfreunde, auf 3. 1, 2, 3. Zuma, Marshall und Rocky rollten die Plane auf dem Boden aus. Und, ist das gut so? Prima, bauen wir das Zelt auf. Die Stangen kommen schon. Ich bohr schon die Löcher. Chase, die Seilwinde. Seilwinde kommt sofort. Alle arbeiteten zusammen. Pfote an Pfote. Alles klar, Chase. Hoch mit dem Zelt. Geht sofort los. So schnell hatte das Zirkuszelt noch nie gestanden. Der Zirkusdirektor war begeistert. Wunderbar. Jetzt fehlt nur noch die Fahne. Daran haben wir schon gedacht. Sky. Sky fuhr ihre kleinen Flügel aus. Ich bin der Flughund. Schnappte sich die Fahne und befestigte sie auf der Spitze des Zirkuszeltes. Wir haben es geschafft. Ja. Das Zelt steht. Aber im Zeltinneren war noch jede Menge zu tun. Die Tribüne ist gleich fertig. Während Rocky die Tribüne aufbaute, brachte Marshall mit Hilfe seiner Feuerwehrleiter das Trapez an der Zirkusdecke an. Geschafft! Das Trapez ist an seinem Platz. Zuma und Chase kümmerten sich in der Zwischenzeit um die Geräte in der Manege. Ich mag die Nummer mit der Wippe. Ich auch. Übermütig sprang der kleine Labrador auf die Wippe, auf der auch Chase stand. Dieser wurde hoch in die Luft geschleudert, kam wieder auf und nun flog Zuma hoch. So ging das abwechselnd hin und her, auch wenn Sky versuchte, dem Spaß ein Ende zu machen. Wir müssen zu Ende aufbauen. Ich weiß, aber immer wenn einer von uns landet, fliegt der andere automatisch in die Luft. Aber jetzt griff Ryder ein. Ich fang dich auf. Danke, Ryder. Ja, danke. Mir ist schon ganz schwindelig geworden. Oh. Doch nun gab es erst einmal Neuigkeiten. Hallo, Leo, was gibt's? Nicht so laut, Leo, ich verstehe kein Wort. Eieiei, ist doch nicht so schlimm. Ich lass mir etwas einfallen. Alles in Ordnung, Zirkusdirektor? Das war Leo. Er ist wütend, weil die Reparatur so lange dauert. Löwen regen sich schnell auf. Jetzt atme erst mal tief durch. Hoffentlich klappt das mit der Reparatur. Die Leute stehen schon Schlange. Aber der Zirkusdirektor ließ das Publikum bereits ins Zelt. Bis zum Beginn der Vorstellung würde der kaputte Zirkuszug bestimmt repariert und in der Abenteuerbucht sein. Da war er ganz sicher. Ryder und die Fellfreunde konnten nun nichts mehr tun und setzten sich gespannt auf die hölzernen Zuschauerbänke. Und tatsächlich, nach einer Weile betrat der Zirkusdirektor die Manege. Na bitte, da kommt er. Die Vorstellung kann beginnen. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe schlechte Nachrichten. Die meisten Tiere und Artisten werden nicht auftreten können. Ich fürchte, die Vorstellung fällt aus. Kein Zirkus? Ich habe mich so gefreut. Ich auch. Nicht traurig sein, Fellfreunde. Ich weiß, wer die Vorstellung rettet. Was? Aber Ryder war bereits aufgesprungen. Meine Damen und Herren, die heutige Vorstellung fällt nicht aus. Ich habe gute Freunde, die ganz tolle Kunststücke können. Ja! Ja, wer ist das? Die Paw Patrol. Sie tritt heute im Zirkus auf. Was? Vor lauter Schreck verlor Marshall das Gleichgewicht. Prallte gegen einen Mülleimer, der gegen die Beine einer Frau rollte, die sich gerade eine Portion Senf auf ihr Würstchen tun wollte. Durch den Stoß aber drückte sie zu fest auf die Flasche und eine Ladung Senf landete auf der Hose eines anderen Besuchers. Das Publikum fand das sehr lustig. Ryder rettete die Situation. Meine Damen und Herren, Marshall, der umwerfende Clown! Vielen Dank. Jeder von euch kann etwas, das wir vorführen können. Gut, fangen wir an. Ich mach mit. Von mir aus. Ich auch. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja! Aufgeregt stürmten sie hinter den Zirkusvorhang. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend habe ich eine ganz besondere Überraschung für Sie. Einen Gastzirkusdirektor. Feierlich übergab er Ryder seinen schwarzen Zylinder. Danke, Herr Zirkusdirektor. Wir geben eine ganz besondere Vorstellung. Ich verspreche Ihnen einen tollen Abend mit unserer Hundenummer. Sky machte den Anfang und balancierte über das Seil, das von einer Seite des Zeltdaches bis zur anderen gespannt war. Doch plötzlich geriet sie ins Rutschen und stürzte ab. Flügel! Schnell fuhr sie ihre kleinen Flügel aus, die sie im Rucksack auf dem Rücken trug. Ja, ich bin der Flughund! Und dann sauste sie quer durch das Zirkuszelt. Toll! Und jetzt ohne Flügel! Die Flügel verschwanden im Rucksack. Sky machte eine Drehung, bekam das Trapez zu fassen und landete sicher in der Mitte der Manege. Juhu! Es ging weiter mit der nächsten Nummer. Dieses Mal mit Marshall und Rocky, die vor einem Papphaus standen, aus dem Flammen loderten. Natürlich keine echten. Mein Haus, mein Haus, mein Haus brennt! Ich lösche das Feuer. Wasserdüsen! Marshall, der sich als Clown verkleidet hatte, machte die Düsen startklar und das Wasser traf erst genau den wasserscheuen Rocky. Nein! Und erst dann die Flammen, zur Freude des Publikums. Nun begann Ryder mit bunten Hundekuchen zu jonglieren. Aber Rubble schlich sich von der Seite an, sprang hoch, schnappte sich eines der Leckerlis und war schon wieder weg. Ryder jonglierte weiter. Doch nun mopste sich Marshall einen Hundekuchen. Dann versuchte es Sky. Doch Ryder war auf der Hut. Erwischt! Doch da machten Sky, Rubble und Marshall schon bereits neben ihm Männchen. Und bekamen zur Belohnung den Rest der Hundekuchen. Jetzt zeigten Zuma und Chase ihren Trick mit der Wippe. Abwechselnd flogen sie zur Zeltkuppel hinauf und machten dabei die tollsten Drehungen. Nun kam Rubble auf seinem Skateboard herein und sauste durch die Manege. Dabei sprang er durch bunte Papierreifen und das Publikum war begeistert. Und nun das große Finale! Der Zirkusdirektor holte die beiden Elefanten Ellie und Elfie herein, die sich in der Mitte der Manege aufstellten. Ein Stück hinter ihnen stand ein Trampolin. Rocky, Marshall und Rubble nahmen nacheinander Anlauf, sprangen und landeten nebeneinander auf dem Rücken von Elefantendame Elfie. Zuma und Chase sprangen wiederum auf die Rücken ihrer Freunde und ganz oben landete Sky. Das Publikum sprang vor Begeisterung von den Sitzen. Meine Damen und Herren, ich bitte um einen großen Applaus für Elfie, Ellie, Ryder und die Paw Patrol. Danke sehr, danke vielmals. Ich möchte noch etwas sagen. Der Zirkuszug ist repariert und auf dem Weg hierher. Dankbar sah der Zirkusdirektor Ryder und die Fellfreunde an. Du und die Helfer auf vier Pfoten, ihr habt die Vorstellung gerettet. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Zufrieden sprangen die Fellfreunde vom Rücken der Elefantenmama. Gut gemacht, Fellfreunde. Das war wirklich eine tolle Vorstellung. Ihr seid die besten Rettungshunde. Also dann, lasst uns nach Hause fahren. Ryder zeigte auf ein kleines, buntes Auto und alle sprangen hinein. Ja! Ja! Juhu! Tja, dann bis zum nächsten Mal. Zum Abschied drehten sie noch eine Runde durch die Manege und ließen sich noch ein letztes Mal feiern. Vielen Dank, Ryder!